das ist Sportlatum. Come on. Yeah. 86, plus 162, mit 112, gleich 110. 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110. Sex machine. Everybody. quer durch die Dunkelheit, schwimmen über die Frauen der Nacht, weißt du noch den Weg nach Hause? Ich wohne gleich um die Ecke, vorher hätte ich aber noch große Lust auf die Klasse. Kommst du mit? Ich erzähl dir meine Geschichte. Was? Da, da, da. Oh, gut, so Mann, das gefällt mir so. Drum singen wir es jetzt nochmal im Chor. Ich sag 1, 2, 1, 2, was? Da, da, da. Gut, so Mann, wunderschön. Wollen wir es jetzt noch einmal sehen? Ich sag 1, 2, 1, 2, was? Da, da, da. Schalte ab, vergesse die Bewegung nicht, vergesse die Bewegung nicht, die Zombies tanzen mit. Flamingo tanz im hellen Licht, vergesse die Bewegung nicht, vergesse die Bewegung nicht, die Affen springen mit. Mesambu, die Buddha mit, Hazarduba, Huba, Huba, Huvi, du springt das Känguru. wir hatten irren Spaß. Doch nun biss unsere Liebe leider ins Gras. Da kommt dieser Typ und du stehst so auf ihn. Und du tust so, als ob ich ein Luftballon bin. Ja, du wirfst mich weg, Kilometer weit. Das hat keinen Zweck, tut mir leid. Tut mir leid. Ihr legt meine Seele in Asche und Schutt. Ich sehe dich wieder unterm Neonbaum. Du gibst mir keine Chance, aus mir der Traum. Ja, du wirfst mich weg, Kilometer weit. Das hat keinen Zweck, tut mir leid. Du tut mir leid. Yeah. My For you I forgot myself. I'm so addicted, I'm so addicted to feel your feeling. Cloud in autumn und fahr zur Disco. Ich bin so süchtig, mein Lenkrad zu fühlen. Thank you. Dunkel, der Mond scheint, es ist Vollmond und schlafwandelt ein bisschen. Wenn du wieder im Bett liegst, schläfst du ein. Du träumst, du liegst in der Südsee, am Strand. Die Sonne knallt und du denkst, dass es hier viel zu heiß ist. Richtig eklig. Sie erscheint am Horizont des Meeres, ein riesiger Atompilz. Du denkst, mein Gott, jetzt wird es hier noch heißer. Fürchterlich. Und da der Blitz so schrecklich blendet, setzt du dir deine Sonnenbrille auf. Du denkst dir, jetzt ein Bier und ein Kühlschrank, das wäre gut. Stattdessen fängt es an zu donnern. Und ein paar Düsenjäger jagen über dich hinweg mit einem fürchterlichen Lärm. doch scheiße, denkst du. Und denkst dir, und setz dir deinen Walkman auf. Der Atompilz ist an sich zusammengesunken. Um dich herum rennen panisch die Touristen. Du denkst dir, dass es doch absolut unsinnig ist, ebenfalls zu schreien und Chaos zu verbreiten. Deshalb bleibst du ruhig im Schatten der Palme liegen. Genieße die letzten Stunden deines Lebens, denkst du dir, und legst dich schlafen. Der Strand ist menschenleer inzwischen und du denkst, na Gott sei Dank, hab ich endlich meine Ruhe. Du verfällst in einen Dämmerzustand. Du schwitzt wie sonst was in der radioaktiven Hitze. Aber dies macht dich nur umso müder. Die Augen werden schwer. Du denkst an ein Lied, was von ganz weitem durch dein Walkman klingt. Du denkst an deine Freunde, an die letzte Party. Nebelschwaden durchziehen dein Gehirn. Das Lied in deinem Walkman klingt aus. Der letzte Ton vibriert noch in deinen Ohren. Viele Punkte vor deinen Augen. Ein schwerer Atemzug. Dann ist es aus.